1 Live. 4. Ich wünsche dir und euch einen wunderschönen guten Abend hier zu 1 Live 4 mit mir, mit Klaus 4. Und ich hoffe, dass der erste Titel, den ich heute Abend hier spielen möchte, so etwas sein könnte wie ein Versprechen, das es dann natürlich gilt einzulösen in den nächsten 3 Stunden oder eine Option auf die Musik, die laufen soll. Dieser Titel heißt nämlich Silberland und stammt aus einem Album, das bereits 1978 veröffentlicht worden ist von dem deutschen Keyboarder Wolfgang Riechmann, der sich Zeit seines im Grunde viel zu kurzen Lebens sowohl Krautrock technisch orientiert hat, als auch mit ganz normalen Deutschrock-Bands jener Zeit, wie etwa der Gruppe Streetmark, unterwegs war. Dass sein Leben so früh endete, liegt daran, dass er 1978 in der Düsseldorfer Altstadt einem Betrunkenen über den Weg lief, der ohne ersichtlichen Grund das Messer zog und jenen Wolfgang Riechmann erstochen hat. Es gibt von ihm entsprechend nur ein Soloalbum, Wunderbar heißt das, jetzt wieder veröffentlicht. Und aus diesem Wunderbar-Album von Wolfgang Riechmann hier zunächst der Titel Silberland. Thank you. 1Live4, das ist hier Musik aus einem Dubstep-Album, in dem eigentlich alles fehlt, was Dubstep ausmacht. Es gibt keine massiven Dub-Effekte. Auch die Basslines sind nicht sonderlich prominent nach vorne gedrückt. Es ist ein Ambient-Album, in dem sich Dubstep gewissermaßen verflüchtigt. Aber ich mag es wirklich ungemein. Ich habe es in der letzten Woche schon mit zwei Titeln vorgestellt. Es stammt von dem Schotten Alex Coles. Der nennt sich DFRNT. Sein Album Metafiction kommt als Doppel-CD und glänzt wirklich mit überragenden Remixen auch auf der zweiten CD. Der gerade gehörte Titel Tripped im Idle Tech Remix. Davor habe ich Alex Paris gespielt. 1984 heißt sein neues Album, auf dem er seinem angestammten Kerngeschäft, dem Drum and Bass, nämlich weitgehend aus dem Wege geht, sich stattdessen in abstrakten Beatskulpturen ergeht, viele Stimmen dabei hat, unter anderem die der Philadelphia Spoken Word Künstlerin Ursula Rucker oder Ursula Rucker, Alex Paris. Hier im Hintergrund Von D zusammen mit der Sängerin Fifi. Show me. der Beat ist echt nicht auf den Kopf. Und der Beat ist echt nicht auf den Kopf. Und der Beat ist echt nicht auf den Kopf. Der Beat ist echt nicht auf den Kopf. Und der Beat ist echt nicht auf den Kopf. Und der Beat ist echt nicht auf den Kopf. Ich habe gerade Musik gespielt von Mitte Kill. Da ist jetzt die Wasser oder Wodka EP erschienen mit wirklich hoch tollen Remixen unterschiedlichster Couleur. Einige gehen in Richtung Trance, Krautrock oder eben dieser schöne in Moll gehaltene Elektrohaus-Mix von Melk zum Titel Wasser oder Wodka von Mitte Kill. Das Ganze auf der Wasser oder Wodka EP. Silberland, das war der erste Titel und das ist auch heute so ein bisschen meine Stimmung, zumindest jetzt hier, Oktober, sehr regnerisch, eigentlich ist es ja Novembertag, wenn man mal genau hinschaut. Und vor Mitte Kill habe ich Von D gespielt, zusammen mit Fifi und dem Titel Show Me Dare, befindet sich auf einer als Doppel-CD herausgekommenen Compilation, die ich auch in der letzten Woche schon mal vorgestellt habe. Da geht es um britische Bassmusik des letzten Jahres, zusammengefasst gewissermaßen, nicht zum ersten Mal vom britischen Soul Jazz. Jazz-Label unter dem Titel Steppers Delight. Das Ganze geht in die zweite Folge, also Steppers Delight 2. Ich habe beim Tracklisting übrigens festgestellt, dass ca. 80-90% der Tracks hier in der Show gelaufen sind, was ich dann auch mal ganz gut fand. Also alles kann ja dann am Ende womöglich doch nicht falsch gewesen sein. Bitte nicht falsch verstehen. Der nächste Track stammt von Lawrence, heißt Daydream und findet sich auch auf einer Compilation. Die heißt 16 Reflections on Classical Music heraus. Zusammengestellt hat diese Compilation ein Typ aus Berlin namens Meh Rabenstein, den ich nun schon seit einigen Jahren mit seinen abstrakten, soundtrackartigen eigenen elektronischen Arbeiten kenne. Dieser Meh Rabenstein ist in seine Sammlung gestiegen gewissermaßen und hat viele elektronische Tracks unterschiedlichster Zeiten zusammengetragen, die auf die ein oder andere Art an klassische Musik erinnern. Herausgekommen ist, wie gesagt, Reflections on Classical Music und auch ein Titel von Lawrence aus Hamburg, Daydream. Wide. You gotta come inside. G made life or death, you won't fade me. Hear a lot of trash with lines that don't faze me. Cold crush, mic got clutch, early 80s. Some white line in minds are going crazy. New stages, we burn pages. Gears on the track lines roll through the maze with innovation, never caged in. Wanna see bars on fire, just say when. In London, in Tokyo, in New York, on overload. You put the key in the ignition, rev the engine, it opens up. The portrait of a mind is broken up. Frequently spoken of for being a machine, computer blue. Doves cry, paint each rhyme to fly through the roof. As a youth, had to search deep for the truth. Seeds follow suit like trees bear fruit. In order to grow, you need roots and culture. Subversive audio, smuggled through the border. Most untoward to those who conform to. In intervention, we bring prevention. Extension, Mr. Mention. Bloke with the know-how, forever to the know-now. Move like detector, keys to frost vexer. Poison in your vector, animal instincts. Flight from the savages, marks of the beast. And invisible marriages, digital mayhem. Digital warfare, it's all clear, all here. Feel the stench, 2 cents or 2 pence. Pre-condensed to a wet rain. It's insane, stuck in the fast lane. It's dangerous, strange to us. And we curse and we cuss and we reclaim the art form. It's swear born, sworn to work the parameter. Yes, the mode manic, it's his eye with the least. Getting the most up close to the divine design. Designer, one time, two time. So recliner in a black hole style. Wait a minute, cause culture, in London, in Tokyo, New York, London to Tokyo. We get it in, y'all know we good to go. New York, London to Tokyo. APC so live, the stereo. Follow me in, left lane up. Came in ill, like I give a what insta. Golden throat when I move, while I smoke. Light on mic, from mic to mic. Off the hook like a fish, you won't fight. On a mic, a ceramic knife to stick on the flight. Turn that mic on, rap asleep with the light on. We broke a tooth in their brains, on sabbatical. Blast the bullets in their bonnets. Backhanded full of knuckles with the phonic strike. No one has ever vocal core on a guard dog. Happy swine flu to you too, pumping that poodle poop. Homeless man is metaphor, break bread for the poor. That you pass in the street and you tend to ignore. Sipping on newspaper, they can eat my ass paper. We rock for the crowd's enjoyment. Since they comfortable with disappointment. But it's the kick in your routine. Lucky 13 ball bean. So fresh Roski. Stack O's overseas. Sit to oblivion. MCs with ease. Push an old woman in the wheelchair down a flight of stairs. Lay flat, it's like that. That's the Africa in me. July and Kenya sizzle. Never fall off the wall. And the door, Mr. Ball. And you don't stop. New York, London to Tokyo. We get it in, y'all know we good to go. New York, London to Tokyo. APC so live, the stereo. In London and New York. In Tokyo, on overload. In London, in New York, and Tokyo, on overload. In London, in in New York, in Tokyo, all over London. Eins live hier. Ich sag ganz kurz zwischendurch, gerade Anti-Pop Consortium featuring Roots Manuva verklungen. Davor Hudson Mohawk. Und hier im Hintergrund Shafiq Hussein. Zwei, drei Worte mehr zu den Artists gleich noch. Marmalade still fresh. said, death, what can I say? The kids got game, but we don't play. Do you wanna dance with me? This is who I gotta be. Precious kids, we make you see. Down. So king with it, I should wear a crown. And a cape like James Brown. Party like lip sync and fuck the town. Need sweat pool, I wanna drown. Miss lifeguard, I don't need no rap. Leader with a pack, that's my demeanor. I'm a Martin shit like damn, Gina. Why you wanna do the kid like that? How you get no jeans with a ass so fat? That's the questions I like to know. If you like that too, then we can go. Backstage after the show. You blushing, I never seen cheeks glow. You never seen a sheet wearing woods clothes. Vortex, suave like Rico. 2, 1, 10 to 5. Freshest kids, we keep alive. Talk that talk, but we got that stride. Electric, feel me, the girls on side. Yeah, into my dreams and into my ride. Stormy night, I'm in quiet ride. Look for the truth, and you're right beside it. Made the right move with your mind side. Do you wanna dance with me? This is who I gotta be. Freshest kids with me. Live 4, Ladies and Gentlemen, erlaubt an diesem Novembertag im Oktober so etwas wie ein vorläufiges Fazit das Jahr 2009 betreffend. Sollte ich für mich persönlich am Jahresende feststellen, dass ich den gerade gehörten Titel Soul's Sweat von Debrue und Hudson Mohawk, der in der Liste der gerade gehörten Songs auch vorkam, am meisten oder mit am meisten gespielt habe, dann wäre dieses Jahr für mich kein verlorenes Jahr. Und ich glaube, ich bin da auf einem recht guten Weg. Wir haben gerade den Franzosen Debrue gehört mit Let's Post Funk, beziehungsweise Musik aus Let's Post Funk, seiner aktuellen EP, daraus der Titel Soul's Sweat. Davor habe ich Shafiq Hussein gespielt. Das ist einer aus der Crew von Sarah Creative Partners, die in diesem Monat nach Europa kommen, auf Tournee, allerdings ohne ihn. Die Problematik dahinter ist eine recht simple. Dieser Shafiq Hussein hat ganz, ganz kurzfristig festgestellt, so wurde mir erzählt, dass er gar keinen gültigen Ausweis hat und das lässt sich wohl in aller Kürze nicht mehr bewerkstelligen. Ich glaube, die Sarah Creative sind auch bereits in Europa, sodass die Tour ohne ihn stattfindet. Das ändert natürlich überhaupt nichts an der überragenden Klasse seines Soloalbums. In Africa heißt das, in etwas eigentümlicher Schreibweise, die ich jetzt hier nicht durchbuchstabieren möchte, zeigt dieser Mann ein großartiges Verständnis für Afrobeat, Afrojazz, für psychedelischen Hip-Hop, wie wir das eben gehört haben. Er hat auch die richtigen Stimmen am Start, darunter den Philadelphia-Rapper Bilal, den wir eben in der Nummer Chiba gehört haben, Shafiq Hussein. Dazu beiße ich mir in diesen Wochen die Zähne aus an dem neuen Album von Anti-Pop-Consortium und ich muss sagen, es gewinnt bei mir wirklich mit jedem Tag. Die Band, nenne ich sie jetzt mal direkt die Vier, sind nach wie vor gefährlich. Ihre Tracks stehen für schlagartige Wechsel, wie wir das eben gehört haben in dem einzigen Titel des Albums, der eine Kollabo hat, nämlich die mit Roots Manuva, wo man urplötzlich technoartige Beats hört, wo der Track als Ganzes fast schon elektroartige Züge hat. Das war der Titel aus Fluorescent Black, den ich gespielt habe. Und davor Hudson Mohawk, dessen Album Butter jetzt in 14 Tagen erscheint. Ich leiste mir nach wie vor die Freiheit, dieses Album vorab schon mal zu spielen, eben mit dem Titel Joy Fantastic. Auf diesem Album von Hudson Mohawk spiegelt sich so dermaßen viel. Ich glaube, es wird am Ende des Jahres vielleicht die interessanteste Soundnuance sein, die dieses Jahr uns mitgeliefert hat. Da gibt es aus meiner Sicht Referenzen zu kolossalem Jazz von John McLaughlin, diese hoch und tief geschraubten Stimmen, wie wir sie da eben gehört haben, diese rein gefritzelten Keyboard-Synthesizer, das erinnert mich sogar als jemand, der nun etwas älter ist, sogar an Prinzipien von alten Frank Zappa-Scheiben. Das, was Hudson Mohawk da auf kürzestem Raum in der Lage ist zu verdichten an Einflüssen, an Ideen, an Zukunft, die aber ihre Fehler hat, ihre Ungereimtheiten, das finde ich kolossal. So viel mal dazu. Was können wir denn noch spielen? Ich schaue mal auf die Uhr. Wir haben noch 3 Minuten. Ich möchte einen Mann aus Brooklyn hier ins Spiel bringen, den Rapper Jardan Blackamoor und sein Album Bass Rock Warrior. Bass Rock, Achtung. Und ich freue mich tierisch, dass ich gelesen habe, dass zu den Produzenten jemand zählte, den ich im letzten Jahr mit seinem Soloalbum gespielt habe. Dann stellte ich dieses Album weg und hatte unheimliche Angst, es nie mehr wiederzufinden, denn dieser Name war mir einfach nicht geläufig. Jetzt taucht er glücklicherweise hier zum zweiten Mal als Produzent auf. Jetzt habe ich ihn auch intus, spiele ihn zudem heute, den Produzenten des Albums von Jardan Blackamoor. Neben DJ Rupture ist er der Produzent, Team Shade Tag nämlich. Und jetzt hören wir aber zunächst mal Jardan Blackamoor, dann die Infos und dann geht's hier weiter. Earth shaking up. Give me the microphone and let me demonstrate. Better get down low, I'm coming with a devastating blow. Wake them up. Ooh, them a try intimidate. Let the bait man come here for regulate. Me no say them a whole pirate. Here's another war, them a try to instigate. They must imagine, you know, hear me now. Easy now, you across the borderline. Me have a bullet for ammunition. You have to make you change your mind. The new brand design. Terrible, horrible, check my parable. They wanna erase my footsteps from across the sands of time. They make it so you can't tell the fake from the facsimile. How could it be? Me know say Babylon is the world's biggest thief. They keep the 85%ers on a paper chase. You never see retirement until you reach 88. It's the great deception, but the whole world took the bait. Blackamoor, I make my dough and then I vacate the place. The covert move, unexpected, they can't anticipate. Footsteps shake the place like tremors before an earthquake. Shake them up. Give me the microphone and let me demonstrate. Better get down low, I'm coming with a devastating blow. Wake them up. Ooh, them a try intimidate. The debate man come here for regulate. Me no say them a whole pirate. It's another war, them a try to instigate. Man, you know. Oh, you are one like your program to kill. If them drop you in the jungle without a gun, you woulda get the chills. You don't have survival skills like the one Bear Grylls. No, you watch out, boat, you're ready to go all out. You got your gun, but you're not ready for the fallout. When Babylon drop the bomb, while you're in the club, I fall out. Shake it up. Give me the microphone and let me demonstrate. Better get down low, I'm coming with a devastating blow. Wake them up. Ooh, them a try to intimidate. The debate man come here for regulate. Me no say them a whole pirate. It's another war, them a try to instigate. Yes, I want them. Want them. But a warrior may come here to be one. One day. 1 Live 4. Ich möchte weitermachen mit einem Duo aus Bristol. Niemand produziert derzeit so heftig oszillierende, halluzinogene Sounds wie die beiden der Fuck Buttons, die jetzt ihr Album na, was haben wir denn hier mit meinem Kopfhörer? War klar. Die jetzt ihr Album Tarot Sport veröffentlicht haben, mit dem sie auch auf Tournee kommen. Eigentlich im Vorprogramm der Los Angeles Band Health und Picture Plane aus den USA, aber ausgerechnet hier im Sektor am nächsten Samstag im Gebäude 9 biegen sie ab und spielen diese Veranstaltung leider nicht mit. Die Fuck Buttons hier mit einem Titel aus ihrem Album Tarot Sport. Jetzt haltet euch bitte mal fest. So.

1-2-4 hier mit einer kurzen Auszeit, was so abgedrehte, abgedriftete, rhythmisch zumindest gesehen, Tracks betrifft. Wie zum Beispiel den, den wir eben gehört haben von dem Wiener Duo Ogris Debris. Der heißt G-Song, ist auf der aktuellen EP der beiden enthalten und featured den eben gespielten Track im Dorian Concept Remix. Oliver Johnson, der ebenfalls aus Wien kommt. Davor das Warp-Label feiert 20 Jahre Jubiläum, kommt mit fürstlichen Samplern heraus. Zudem hat bereits vor einigen Monaten im Sommer Clark aus England sein Warp-Album veröffentlicht, das heißt Totems Flare. Daraus habe ich mir erlaubt, eben mal einen Titel, der so ansatzweise in die sogenannte Wonky-Richtung geht, Outside Plume, nämlich zu spielen. Hier im Hintergrund Mark Romboy zusammen mit Smoking Joe, What Is This? Und ich würde gern noch einen Titel ähnlicher Machart dranhängen. Wunderschöne Hausnummer von Simon Baker, die ich zuletzt hier schon gespielt habe. Leider konnte ich die nur sehr, sehr kurz anspielen. Das Dilemma wird uns heute nicht passieren. Hier ist Dragsnap. 134, die aktuelle EP von Simon Baker heißt Moonblock-Drag-Snap. Daraus hören wir von insgesamt 3 Titeln, die man zumindest digital sich besorgen kann. Physikalisch gibt es nur 2, hier den Titel Drag-Snap. Wir haben eine Vollsperrung, deshalb mal ganz kurz ein Blick auf die Straße. Eins live. 4. Ich möchte hier weitermachen mit einem Produzenten aus Köln, der auch an vielen Instrumenten sicher ist. Sein Name ist Thomas Berghaus. Er nennt sich Shareholder Tom und hat ein bemerkenswertes Album veröffentlicht, das sich ziemlich sicher und souverän so im Gebiet zwischen Soul, Reggae, Hip-Hop bewegt. Er als Produzent hat durch gute Kontakte eine ganze Reihe wirklich guter Stimmen aufreißen können. Dabei hat dem Kölner nicht zuletzt hinter den Kulissen können die Kölner ja mit den Düsseldorfern recht gut, wie man weiß, das Düsseldorfer Unique-Label nicht zuletzt geholfen durch dessen Kontakte zum britischen Rapper Travis Black, der hier mit gleich 2 Titeln als Vokalist vertreten ist. Shareholder Tom, das Album, jetzt soeben erschienen, heißt Emotional Value. Daraus hier mal ein Beitrag mit besagtem Travis Black, The Promise. Like a gentleman's agreement, not entirely set in stone, but just mean the little thing, and we do our thing. The promise. There are a whole lot of things happening this year. Plans to execute, plant seeds everywhere. When I talk about seeds, I'm talking about children. I love them, but the music got to make it happen. Displayed some of my facets in 2006. Made friends and lost friends in and out of music. The nature of the business sorts the boys on the man. Whether or not, personal will not work again. Life's too short, no time for grudges to bear. Acknowledge them in the street if they don't, what should I care? Cause right about now, we've all got a life to live. Some of us are family, within that some have kids. I plan to be a ground for mine to nurture and build or rebuild to guarantee your future. I promise to adhere to the lesson that's written in the song, so we can understand all points and get on. I'll do the first of us supposed to do. Yes, yes. I'd be happy with the music if we all made a profit. To share alike, not fight over it. Agree on terms, everything set in stone. After all was said and done, you turn at square one. There's no time to waste so late in the game. Can argue or discuss, it's kept simple and plain. But once you've said okay and signed on the dotted line, you'll fully understand that your decision is final. A whole lot of people wanna get their music out. For money, celebrity, proceed without doubt. Forget legalities of advice to be consulted. If a case goes to court, their claim can be rejected. What I'm saying, let's work well and do things properly. Benefit for what we've done so we can be happy. Happy. Yes, yes. I promise to adhere to the letter that's written in the song, so we can understand all points and get on. I'll do the verse of what I'm supposed to do. If the show's on the road, we promote, we're on tour. The business, how you feel, tell me, are you sure? Questions a lot before you say you commit. And we can be a grind after the first you wanna quit. Talks over with friends, family, then let me know within a week, few days. We rehearse, then we go. I hope that we fly, cause I'm not a fan of ships. Could deal with turbulence when the boat rocks, I'll be sick. My feet on the ground, the hotel, then the venue. Become animated, then do what I have to do. Indulge a little bit when I know the job's done. Have a drink or two, no one for drugs, not for fun. After the night, it's through the bed, call for sleep, and then I take the act straight on the street. I promise to adhere to the letter that's written in the song, so we can understand all points and get on. I'll do the job that I'm supposed to do. I promise to adhere to the letter that's written in the song, so we can understand all points and get on. I'll do the verse of what I'm supposed to do. Oh, watch out. in touch with your hustler. Think back when cats could write for half the night, and after life is shrink wrap, shrink wrap. Funk for the glutton and shrink wrap. Getting in touch with your hustler. Think back when cats were like, grab the mic and rap as tight as shrink wrap. Oh, Roche. No place to rotate. Co-sign a nose on a post-dated notes tape. The rest of the lineup in the lineup behind us. Dimes in the grinder. I'm tying up some con buds. Writing a rhyme. Tight times. Got a mic in my mind. Slight signs and they liking my lines. My bros in the train yard. Notes and we play hard. Roche and alone got you open in 8 bars. Oh, swamp. So boombastic. I like my plastic wrapped in plastic. Wax shrink wrapped is a classic package. And cats bring stacks if the tracks are massive. You know notes to self. We rock beats to tend to move the crowd like they switch the venue. So lick a shot like your tongue is a Glock. That comes to hip hop, I'm a gun for the top. Oh, bronze. Of Timbits fame, right, homie. What really has business changed? You can sit and wait or choose to syndicate. It's a bitch, but it's always been that way. So we grind for that phone call. A letter, cause we're hostage. I'm out for the close calls. I'm better when I'm nauseous. And my own live shows, I pay five at the door. After waiting in line with y'all, shrink rap. Funk for the glutton and shrink rap. Getting in touch with your hustler. Think back when cats were like, grab the mic and rap was tight as shrink rap. Shrink rap. Funk for the glutton and shrink rap. Getting in touch with your hustler. Think back when cats could write for half the night, and after life is shrink rap. We're somewhere between nameless and famous. Stageless and native. Patient and ape. Based in a basement, making it makeshift. Make no mistake, we've been staking our statements. Save entertainment, cause fame's overrated. It's safe to assume we relate to the pavement. Shaking the room like you paying for the fumes. You just gotta swing by the bing, by the boom. Lights out, lights up. It's right, bruh, we got your limbs up. So now it's like the night's up. Take cover, you take the ball, we take cover. Picture Travolta in the opening scene. Same swagger, but the paint's all over his jeans. Days after when his name's all over the streets. That's Slicks, please don't inform the police. You know the show's hotter with Saga's Globetrotter. Trips to Osaka, sipping Goldschlager. And he goes by the name of Dolce. Champ, for the name is Oh Damn, watch the fader blow. So let the haters know. Guns ain't wound up, he's tight, tight. I'm not fat, I'm well-rounded. Roche out to lunch, he's just hungry. Dope, he ain't high, he's still grounded. Notes, we don't shrink rap, we bound it. Shrink rap, funk for the glutton and shrink rap. Getting in touch with your hustler. Think back when cats could write for half the night, and after life is shrink rap. Shrink rap, funk for the glutton and shrink rap. Getting in touch with your hustler. Think back when cats were light, grab the mic and rap was tight as shrink rap. Fully, man. Right now, man. Let me drop my point of views right quick. Oh, put that across, man. Revolution now televised. Watch the world collapse, fall in the skies, burn Babylon, burn cities, crumble before eyes. Understand the truth behind the devil's lies. Secret schemes behind central intelligence, 666 societies. Behold the man on pale horses causing calamity. Watch those freeze like Medusa from Greed and Vanity. The plot thickens, melanin people populate prisons. Slaughter all original people is the Illuminati's vision. Don't fear the truth, the story was written. Recorded mysteries hidden in words if you listen. The truth is an altered trick with me. Taught as fact, although altered fiction. His story, original man, forget myth. He built the city, survived through chaos, turmoil, in all conditions gritty. Protect yourself from the outbreak of 12 monkeys. Pretty soon DNA samples replace passports and IDs. Fingerprints, retina scans, barcoded tattoos, no currency. The new order of world is time ticks. Can't see the light, the clouds too thick. Keep searching as we watch what we predict. Things happen as the eye of Horus blinks. Hourglasses can turn minutes, decrease time sinks. Stop analyzing conspiracy theories, it's too late to think. We'll be right back. 1 Live 4, ganz kurzer Zwischenstand. Wir haben eben den kanadischen Vierer Notes to Self gehört, dessen Album A Shot in the Dark vor 2-3 Monaten etwa veröffentlicht worden ist. Ein sehr versiertes Album mit vielen jazzigen, coolen Arrangements, wie das eben zu hören war. Dann kam High Priest vom Anti-Pop Consortium, das ja 7 Jahre lang unter eigenem Namen nichts gemacht hat. High Priest hat solo im letzten Jahr ein Album veröffentlicht, Born Identity, aus dem ich hier nochmal einen Titel spielen wollte. Dasselbe Label nämlich wie Team Shade Tag, den wir gleich hören werden. Hier im Hintergrund, das ist Terror Danger mit seinen Instrumentals zusammengefasst auf dem Album Gremlins. She say she a go kill you go a court because she a go fling a suit. Hey, In front of the judge, you just a drip up. The gala still a kick it, and you still a lick it. Because gala, you no bend, gala, you no sponge. Now we got your young dog, we don't have a lunch, gal. You hit banana, you lay it by the bunch. When you drink it, you say gala, feel the good punch. Why you no bend, gala, you no sponge. Now we got your young dog, we don't have a lunch, gal. You hit your grip, you hit it by the bunch. When you drink it, you say gala, feel the good punch. Who make a gal know, say you no licky licky. Make a girl know, say you no yummy yummy. You no beggy beggy, because you know you're ready. You sweet, so girl chop. A girl a see you, me say, and your man a pal. But you should see you now, you're pretty girl. Girl bad mind, and she a portrait. Why you have to kick it, and you have to lick it. Hey, yo. فيق من منامك مواج البحور هيجة على ايامك يوم في يوم والوقت محار وانت كتعوم حق تنسى في قلبك كتعوم راك غافل هم من سغزك فيق يا مسكين فيق من نوم نوصيك على اللي وادهون داك عرفت بالك يا غافل الوقت اليوم من الدماء لعيون كيتغمز وبحور لي مزربنا عرفت بالك

and you know you should. Mind made up. Yeah, I'm a man who's got his mind made up. It's time you had your mind made up. Lean against the wall, I wanna do it, dance all the time with you, baby. I got my tightest pants on, yeah. Lean against the wall, I wanna do it, dance all the time with you, baby. Yeah, I got my tightest pants on. Live. Infos mit Katrin Kühn um 0 Uhr. Abfuhr für SPD und Linkspartei im Saarland. Forderung nach Klimaschutzhilfen für Afrika und das Wetter wird wieder sonniger. Im Saarland könnte es zum ersten Mal in Deutschland eine sogenannte Jamaika-Koalition geben. Die Grünen dort haben sich entschieden, mit CDU und FDP Koalitionsverhandlungen zu beginnen. Der Grünen-Vorsitzende Özdemir sieht darin aber kein Signal für ganz Deutschland. Es ist ein Experiment und so wie das mit Experimenten ist, sie können klappen, sie können aber auch schiefgehen. Die FDP in Berlin freute sich über die Entscheidung. Für FDP-Generalsekretär Niebel ist sie auch eine Niederlage für Oskar Lafontaine. Wenn die Grünen jetzt im Saarland, anders als ihre Parteifreunde noch vor einem Jahr in Hessen, festgestellt haben, dass die Linken keine verlässlichen Partner sind, dann sind sie auf einem guten Weg, auch für die Zukunft des Saarlands. Und es freut mich persönlich ganz besonders, dass Oskar Lafontaine in seinem Heimatland auch in Zukunft nichts zu sagen hat. Die Grünen im Saarland hätten sich auch für eine neue Landesregierung mit der Linkspartei und SPD aussprechen können. Ihre Entscheidung dagegen begründeten sie mit fehlendem Vertrauen gegenüber der Linken. Die Staaten in Afrika wollen im Kampf gegen den Klimawandel geschlossener auftreten. Der Präsident der Afrikanischen Union hat das für den Weltklimagipfel in Kopenhagen angekündigt. Dabei geht es auch um Entschädigung von den Industrieländern. Sie stoßen die meisten Treibhausgase aus, wohingegen Afrika von den Folgen der Erderwärmung besonders stark betroffen ist. Aus Sicht der Afrikanischen Union sollten die Industrieländer einen Hilfsfonds für arme Staaten einrichten. In Nordirland hat eine radikale Untergrundgruppe der Gewalt abgeschworen. Es handelt sich um eine Splittergruppe der IAA. Sie hatte den bisherigen Waffenstillstand nicht anerkannt und weiter Anschläge verübt. In einer Erklärung heißt es, sie wolle ihre Ziele jetzt mit friedlichen Mitteln erreichen. Der Gruppe geht es darum, in Nordirland eine sozialistische Republik zu erreichen. In Ulm beginnt morgen, Montagnachmittag, der Prozess um den Vierfachmord von Aisling. Dabei waren zu Ostern 4 Mitglieder einer Familie getötet worden, die Eltern und 2 Töchter. Angeklagt sind der 18-jährige Sohn der Familie und ein Freund von ihm. Die Anklage spricht von Mord aus Habgier. Der Sohn habe an das Vermögen seiner Eltern kommen wollen. Der Prozess in Ulm findet vor einer Jugendkammer unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. 1 live. Sektorwetter. Vor allem der Süden von NRW kann in der Nacht noch Regen abbekommen. Es wird bis zu 6 Grad kalt. Morgen tagsüber auch öfter Sonne. Am Abend kann es dann wieder einige Schauer geben. Die Temperaturen Siegen und Remscheid schaffen morgen nicht mehr als 11 Grad, Rheine 14. Ab Dienstag sonnig, aber kühl. Stauschau. Keine Meldung mehr. Eins live. 4. 1 live 4 mit mir, mit Klaus 4, was ich zu Beginn der Sendung bzw. auch im weiteren Verlauf der Show vergessen habe zu sagen, ist dies. Drum and Bass kommt heute später, aber er kommt zunächst mit Caliber und dann mit Spectra Soul, 2 überragende Tracks. Hört mal hier auf diese fein geschnittene, wunderschöne, puristische Klaviergeschichte, die Caliber auf seinem Titel Let Me Hold You liefert. Live 4. Wir haben Caliber gehört, Let Me Hold You. Danach ein Titel von Spectra Soul aus der Doppel-Vinyl-Ausgabe von Quality Over Quantity, Volume 2, die Doc Scott auf seinem 31-Record-Label herausbringt. Spectra Soul gehören neben einigen wenigen anderen zu den britischen Drum-and-Bass-Acts, die mein persönliches Interesse an Drum-and-Bass, insbesondere so vor etwa 2,5 Jahren, wieder enorm haben ansteigen lassen durch ihren trocken, funkigen Style, in dessen Tracks immer mal Stimmen, perlende Pianos eingeblendet wurden, die dem Ganzen so einen Hauch von, wie könnte man sagen, Twilight, zwielichtiger Stimmung geben. Soul, sehr viel Wärme, sehr viel Geschick. Es gibt hier einen zweiten Titel von Spectra Soul. Jetzt kann ich blöderweise den Titel nicht erkennen, den trage ich gleich nach, weil das Vinyl gewissermaßen auf der in An- und Abführung falschen Seite läuft. Also zwei Titel von Spectra Soul. Wir gehen mit diesem Track hier zurück zu Quality Over Quantity. Da gibt es nach dem Volume 2, das ich eben gespielt habe, mittlerweile ein Volume 3, ebenfalls mit 4 Acts, die sich auf 2 Vinyls verteilen, und darunter ist DJ Vapor mit Working Wish Muppets. So heißt der Titel von DJ Vapor hier. 1 Live 4, Good Old Drum and Bass, wo wir gerade dabei sind. Auch dieser Mann steht seit geschätzten 2 Jahren, zumindest innerhalb meines Blickfeldes, für durchweg überdurchschnittlichen sogenannten Liquid Soul, angereichert mit schönen Effekten, seien es hier die Bläsersachen oder dass er im Break mal, wie eben gehört, auf die sogenannte Halftime geht. Grapefruit heißt der neue Track von Donny Dobson, von dem ich hier die ganze Zeit rede. Wesentlich länger dabei ist in diesem Genre ein Mann aus dem Süden Englands, der lange Zeit vor sich selber so hingeprödelt hat und sich dann mal traute, seine Tracks zu verschicken. Unter anderem in Richtung von LTJ Bukem, auf dessen Label Good Looking er seine ersten Spuren hinterlassen hat. Die Rede ist von Big Bud, der dann über die ganzen Jahre sich sehr, sehr stark in Dub und Reggae infizierte Tracks entwickelt hat. Das ist auf seinem neuen Album nicht ganz so stark zu spüren. Das heißt Connections, ich habe das hier als CD, viele Tracks kommen mir bekannt vor, so dass ich glaube, es ist zum Teil zumindest eine Zusammenfassung der zuletzt veröffentlichten 12er auf einem Album namens Connections. Wir hören hier den Titel Want You So Bad, Big Bud. wunderbar. Big Bud, der natürlich längst nicht mehr auf Bookhams Label produziert, sondern das alles selber in die Hand genommen hat. Das hier ist ein richtiges Drum-and-Bass-Album, das freilich zum Ende hin mit einem lupenreinen Reggae-Song schließt, Guiding Star, zusammen mit dem Sänger Mike Romeo. Das mit dem Lupenreinen gilt auch fürs nächste Album. Es stammt von einem Mann, den ich lange, lange Jahre mit seinen Sachen immer auch in meinem Drum-and-Bass-Koffer gehabt habe. Zuletzt hatte ich weniger von ihm gehört. Sein Name ist Cubix. Er kommt jetzt mit einem neuen Album um die Ecke. Blurred Vision heißt das. Daraus möchte ich diesen Titel spielen. Invincible One, hier ist Cubix. Dance, dance, dance. I'm gonna find you, I'm ready. 4, Ready for the Weekend, Calvin Harris, der im Übrigen ja auch auf dem Dizzy Rascal Album beteiligt ist, hier gerade remixed worden von High Contrast. Im Hintergrund ein Mann aus Wien, Michael Beim, bürgerlich Squirrel, nennt er sich als Künstler, Liron oder auch Lyron, da bin ich mir im Moment nicht ganz sicher. Der Titeltrack seiner aktuellen 12er, die jetzt kommt. Thank you. Wien kommt dieser Artist, Skverl nenne ich ihn jetzt doch mal, SK und dann Verl, wie die gleichnamige westfälische Kleinstadt. Liron, so heißt seine neue 12er, die im Übrigen erschienen ist auf dem Gigolo-Label von DJ Hell. Die letzten Minuten der verbleibenden Show heute möchte ich zwei Bands widmen. Die eine kommt aus Baltimore in den USA, sie heißt Thank You, bringt jetzt eine neue EP heraus, Terrible 2, mit zwei neuen Tracks und Remixen unter anderem von dem überragenden Sonderling Dan Deacon. Terrible 2, aus dieser EP der Titel Strange All, der Thank You einmal mehr in die erste Reihe der sogenannten Post-Rock-Bands der neuen Generation rückt, könnte man vielleicht sagen. Bands, die verstärkt auf Rhythmus und auf Elektronik setzen. Thank You, dann The Most Serene Republic, wenn wir das überhaupt mal noch schaffen. Vorher möchte ich mich bei dir und euch noch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute und wenn es eben geht, vielleicht bis zum nächsten Sonntag. Mein Name ist Klaus Vier. Bis dahin, ciao.